Ion von Euripides, übersetzt von Friedrich Heinrich Bothe. Personen: Hermes, Ion, Kreuser, Xuthos, Pythia, ein Greis, ein Diener Kreusers, Pallas, der Chor, Weiber Kreusers. Die Szene ist in Delphi. Hermes, Atlas, der ehernen Schultern aufgebürdet trägt den Himmel, der unsterblichen uralten Sitz, hat Maien einst erzeuget mit der himmlischen, die mich, den Diener Königs Zeus, Hermes, gebar. Heut kam ich zum Erdnabel her, der Delphier Heimat, wo thronend Phoibos stets den Sterblichen das Gegenwärtiges singet und Zukünftiges. Nicht ruhmlos im Hellenenvolk ist jene Stadt, der goldbespehrten Polias Wohnsitz genannt, wo Phoibos einst Kreusen, die Erechtide zwang zu seiner Lieb, in Felsen, die gen Mitternacht hangen an der Burg der schützenden Tritonia, und welche Makrei nennet das Athenervolk, dem Vater unerkundet, also schuf's der Gott, trug sie des Leibes Bürd, und da die Stund erschien, bracht aus dem Königshause das geborne Kind zur selben Höhle, wo der Gott einst ihr genaht, Kreusa, und zum Tode setzte sie das Kind in eines Korbes schön gebogener Rundung aus, den Brauch der Ahnherrn übend und Erichtonios des Erdensohns, denn diesen gab die Tochter Zeus mit einem Schlangenpaar zum Schutze seinen Leib umfangen, den agraulichen Jungfrauen dahin, ihn zu bewahren. Und den Erechtheiten stammt daher der Brauch, mit goldnem Drachenbild geschmückt die Kinder zu erziehen. So umfing die Maid mit ihrem Schmuck den todbestimmten Kleinen noch und schied. Da hub Apollon also an zu mir, o Bruder, auf, zum selbst entsprossenen Volk Athens, des Herrlichen, enteile, das die Göttin schirmt, und trag das jüngst geborne Kind aus Fels geklüft, samt seinem Korb und seinem Schleier um den Leib, gen Delphi, wo den Sterblichen mein Spruch ertönt, dort in den Eingang meines Hauses leg es mir. Das andere wird, denn wisse, mein ist dieses Kind, dann mein Geschäft sein. Also sprach er, und den Dienst tat ich dem Bruder Gotte. Den geflochtenen Korb nehmend, trug zu diesem Tempel ich das Kind, und auf die Schwell es hingesetzt, eröffnet ich, dass man es sähe, den gewundenen Korb und schied. Drauf, als empor der Sonnengott die Rosse trieb, trat in Apollons Tempel seine Priesterin, und jetzo auf das zarte Kind den Blick gewandt, staunte sie, daß eine delphische Jungfrau gewagt, verstohlne Frucht zu legen in das Heiligtum. Es von der heiligen Schwelle zu entfernen, ging sie schon, doch Mitleid überwand die Grausamkeit, und Phoibos half dem Sohne. Darum hob sie auf den Säugling und ernährt ihn ahnungslos, daß ihn der Gott erzeugt hat, oder wer die Mutter war. Der Knabe selbst auch kennet seine Eltern nicht. Als Kind nun schweift er spielend um den nährenden Altar Apollons, aber da ein Mann er ward, bestalten zum Goldhüter des Unsterblichen und zum getreuen Schaffner ihn die Delphier, und heilig leben, lebet er im Heiligtum. Kreusa nun, die diesen Jüngling einst gebar, ward Xuthos Gattin. Also fügt es ihr Geschick, denn Athenaias und Chalkodons Volk ergriff, das in dem Land Euböa wohnt, des Krieges Sturm, den mit erduldend seinem Speer erlag der Feind, empfing zum Ehrenlohne drauf Kreusens Hand der Fremde, denn von Aiolos, dem Sohne Zeus, stammt er, ein Achäer. Lange schon vereiniget sind kinderlos die beiden. Darum kamen sie hieher zu Phoibos heiligem Orakelsitz, ob sie der Gott erhöre. Selber fügt er es nicht, wie es schien, vergessend des Geschehenen. Wann zum Prophetensitze König Xuthos heut eintritt, empfäht er von dem Gott des Gottessohn als seinen eigenen Sprössling, das ins Mutterhaus Ion zurückkehr und Apollons Liebestrug verborgen bleib, auch erblos nicht der Knabe sei. Ion, den Gründer eines Asiatenreichs, rühmt ihn, so will's Apollon, einst Hellenenland. Doch in die lorbeergrünen Grotten will ich gehen, dass ich erkund, ob alles wohl vollendet ist, denn schon erblick ich Loxias Erzeugten dort. Er naht mit Lorbeerzweigen zu verherrlichen des Tempels Tor. Beim Namen, den er führen wird, Ion, benenn ich von den Göttern ihn zuerst. Ion tritt auf. Siehe, da lenkt ja die feurigen Renner Hyperion herauf über den Erdkreis, und es fliehen die Stern alle vor dem Strahl zu der heiligen Nacht. Unbewandelte Höhen des Parnasses empfahn des erwachenden Tagsräder, die ringsum anleuchten die Menschengeschlechter. Von der flutlosen Myrrh aufsteiget der Duft zu Apollons Berg, wo die Delferin thront auf heiligem Sitz und Sprüch ausjauchzt dem hellenischen Volk, die der stürmende Phoibos ihr eingab. Doch auf, Delphier, Diener Apollons, an das Silbergeflut Kastaliens eilt und vom Bade des rein hinströmenden Taus heimkehrend entwallt in den Tempel, wo erfreulichem Wort nur öffnend den Mund ihr den Pilgrimmen, welch uns naheten, stets Glücksahnungen gebt mit gesegneten heiligen Zungen. Ich aber, wie schon sich der Knabe bemüht, will hängen umher Zweige des Lorbeers und geweihete Kränz in des Gotts Eingäng und mit tropfender Flut rings feuchten den Grund. Auch geflügelt Schar um die strahlenden Wein, ein verderblicher Schwarm herflatternd, verjag ich mit meinem Geschoss, denn der Mutter beraubt und des Vaters beraubt, wandele dienend ich in Apollons nährenden Hallen. Strophe. O neu entblüheter, o schöner, heiliger Baum des Lorbeers, der du säubernd furchest Apolls Vorhallen des Tempels. Aus himmlischen Gärten entstammt, allwo tauet heilige Flut nimmer versiegenden Quell hinsendend ins Tal zu Netzen der Myrten heiliges Haar. Dich ergreif ich des Gottes Grund schmückend, so oft auf enteilendem Fittige sich aufschwingt die Sonne des Tages. Paian, Paian, sei glückselig mir, glückselig stets, o Latos Sprössling. Gegenstrophe, wie schönen Dienst, o Apoll, üb ich dir in der Götterwohnung ehrend des weissagenden Sitz ruhmwürdige Arbeit, die dienenden Hände, nicht sterblichen, nein, unsterblichen Lein. Löblichen Strebensmühn will ich nimmer entweichen. Phoibos ist Vater, Erzeuger mir, ihn den Schützenden preis ich hoch. Denn es ist Vater, wer väterlich tut, wie an mir getan hat, Phoibos im Tempel. Paian, Paian, sei glückselig mir, glückselig stets, o Latos Sprössling. Aber mögen die Lorbeerzweige mir heut nur ruhen, ströme die Goldurn itzo dahin des irdischen Quells, welcher herab von Kastaliens Strudeln fleust, sprengend die Kühlung, darein ich dem Lager entstieg. Also bemüht um dich, o Phoibos, säh ich nie mein Schicksal ändern oder ändern in Wohlfahrt. Ha, sieh, schon entflattern Vogelschwärm aus ihren Lagern am Parnas, nahet nicht, noch streift die Zinnen des goldumschimmerten Tempels. Treffen wird mein Geschoss dich, o Zeus Herold, dessen Klauen des Geflügels Kraft obsiegen. Doch ein anderer schwimmt den Altären ein Schwan zu. Lenkest du nicht anderswohin stracks mir den Purpurfuß, nicht beschützen möcht Apolls einstimmende Zither vor meinem Geschosse dich. Schwingend die Fittige vorüber mir, trag zum delphischen See. Blut wird dich färben, gehorchst du nicht die wunderholden Lieder. Was erblick ich? Was naht wieder heran mit der Fittige Schlag? Willst du unter die Simse flechten ein Halmennest den Kindern? Scheuchen soll dich Bogenklang, hörst du nicht, weich, bei Alpheos Strudeln brüt und hause du, oder im isthmischen Hain, nur nicht Weihgaben verletze, oder die Tempel Apolls. Euch zu ermorden scheu ich, die ihr verkündet sterblichen Götterrat. Wie mein Schicksal will, dien also ich dem Phoibos, ehrend als stets den Ernährer in willigem Dienste. Der Chor, einen gemalten Säulengang des Tempels betrachtend. Erste Strophe. Nicht in der göttlichen Athene werden schönsäulige Göttervorhöf allein geschaut und geheiligte Werk an den Wegen, sondern, Loxias, auch bei dir, o schönaugiges Zwillingslicht, du, das Lato geboren. Erster Halbchor. Blick her, dies betrachte, Lanaischer Hüder obsiegt mit dem Goldschwert endlich des Zeuskind. O wende den Blick her. Gegenstrophe. Zweiter Halbchor. Ich schau. Erster Halbchor. Aber zur Seite reicht einer ihm die lodernde Fackel. Zweiter Halbchor. Wer ist es, den wir erzählen bei unsern Geweben? Der Schildträger Iolaos? Erster Halbchor. Er selbst, er endet den heißen Kampf mit Zeus Sohne gemeinsam, doch den hier auch schaue, auf fliegendem Rosse sitzend, wie er des feuerhauchenden dreileibigen Tieres Gewalt tilgt. Zweite Strophe, zweiter Halbchor, rings beweg ich umher die Augen. Erster Halbchor, erblickst an der Felsenmauer du den Streit der Giganten? Zweiter Halbchor, hierher schaut ihr Freundinnen nun. Erster Halbchor, siehst du wieder Enkelados schwingen sie den Gorgonenschild? Zweiter Halbchor, Pallas, unsere Göttin. erster Halbchor, und auch den Blitz, den furchtbaren, zweiflammigen, in der fern hintreffenden Hand Kronions, zweiter Halbchor. Ich seh ihn, den feindlichen Mimas verzehrt sein Feuerstrahl, erster Halbchor. Und Bromios Backscheus streckt mit unkriegerischem Efeustabe der Erdabkömmling in den Tod hin. Gegenstrophe, der Chor. Dir dort, Diener des Tempels, ruf ich, ist es Fug, dem Heiligtume weißen Fußes zu nahen? John, nimmer, o Pilgerin, der Chor. Gäbest du wohl uns Kunde, Freund? John, was begehrt ihr zu wissen? Der Chor, ob wahrhaftig den Nabel des Erdkreises Phoibos Tempel umschleust. John, Kränzungen rings um die Städt und Gorgonen. Der Chor, so auch sagt das Gerücht uns. John, wenn Fladen ihr ihm vor dem Tempel geweiht und zu hören begehrt des unsterblichen Rat, geht ein zum Altar, doch vergosset ihr nicht Lammblut, dann scheut den geheiligten Ort. Der Chor, wir folgen dir, des Gottes Gebrauch ehrend, und außen nur vergnügt sich nun das Auge. John, tragt rings, denn vergönnt ist es euren Blick. Der Chor, auch sandt her uns der Herr, des Gottes Heiligtum zu schauen. John, Vestinerin nennt man dich aber, o Weib. Der Chor, Tritoniens Feste ist der nährende Wohnsitz meiner Gebieter, doch sie, schon nahet sie ja selbst her. Kreuser, die Vorigen, John, des edlen Stamms und Zeichen der Gesinnung ist mir die Gestalt, wer, Pilgerin, du immer seist, denn oft erkennt, wer eines sterblichen Gestalt erblicket, ob er edel ist und gut gesinnt, wohlan, doch du erschreckst mich, schließend deiner Augenpaar, badetest die schöne Wange du in Tränen, da du sahest Phoibos heiligen Orakelsitz. Wie hat ein solcher Kummer dich ergriffen, Weib, wo andere schauen dieses Gottes Heiligtum frohlocken, da wird tränenfeucht das Auge dir? Kreuser, o Fremdling, wohl natürlich, daß Verwunderung dich hat befangen über dies mein Herzeleid. Als ich Apollons Göttersitz anschauete, da schoss ein alt Andenken durch die Seele mir. Heim stand mein Sinn gerichtet, und ich war nicht hier beiseite. O wir unseligen Weiber, o der himmlischen Wagnisse, wohin flohe die Gerechtigkeit, wenn die, die ob uns walten, uns verderblich sind? John, was ist es, was verborgen dich so ängstiget? Kreuser, nichts, abgespannt ist schon der Bogen und hinfort schweig ich, du aber sorge nicht um dieses mehr. John, wer bist du, Weib? Von wannen kommst du? Welches Land gebar dich und bei welchem Namen nennt man dich? Kreuser, Kreuser ist mein Name, Erechtheus zeugte mich und der Athenaier Fluren sind mein Vaterland. John, o schöner Stadt, Bewohnerin und abgestammt von edlen Vätern, Ehrerbietung zoll ich dir. Kreuser, soweit auch Fremdling, weiter nicht reicht all mein Glück. John, bei den Göttern ist die Sage wahr, die ich vernahm? Kreuser, was forschest du, o Fremdling, wissen möcht ich es. John, ob deines Vaters Vater von der Erd entspross? Kreuser, Erichthonios, ja, frommte mir nur mein Geschlecht. John, nahm ihn aus seiner Mutter Schoß Tritonia? Kreuser, in jüngferliche Hände, den sie nicht gebar. John, und gab ihn, wie man schauet auf gemaltem Bild? Kreuser, den Töchtern C-Korps ihn zu wahren ungesehen. John, jedoch die Jungfrauen öffneten, sagt man, den Korb. Kreuser, auch starben sie mit ihrem Blut den Fels gefärbt. John, wohl, ist aber dies wahr oder nur ein Lehrgerücht? Kreuser, was forschest du, wiewohl mich nicht die Muße quält? John, ob einst Erechtheus deine Schwestern opferte? Kreuser, wohl wagt er für sein Vaterland den Töchtermord. John, und wie entrannst von jenen Jungfrauen du allein? Kreuser, ich lag ein neugeboren Kind im Mutterarm. John, barg aber deinen Erzeuger einst der Erde Schlund? Kreuser, mit seinem Dreizack tötet ihn des Meeres Gott. John, wird, wo er starb, die Gegend nicht Makrä genannt? Kreuser, was fragst du dies? Erinnerungen weckt es mir. John, Makrä ist lieb dem Pythier mit dem Glanzgeschoss. Kreuser, unliebes liebt er, nimmer mußt ich sehen den Ort. John, wie, dir gehässig wäre, was dem Gott gefällt? Kreuser, nein, in der Felskluft wurde Frevel einst verübt. John, wer von Athens Bewohnern, Weib, ist dein Gemahl? Kreuser, kein Bürger, aus entferntem Lande kam er her. John, wer ist's? Ein Sprössling sicherlich von edlem Stamm. Kreuser, Xuthos, der Sohn des Aeolus, den Zeus erzeugt. John, und wie erlangt ein fremder Mann die Bürgerin? Kreuser, Euböa ist benachbart dem Athenerland. John, durch feuchte Grenzen, wie man sagt, von euch getrennt. Kreuser, dem siegt er ab, der Zekropidenbundsgenoss. John, und deine Hand erlangte der Verbundene? Kreuser, man gab mich ihm zu kriegerischem Ehrenlohn. John, kamst du allein jetzt oder mit dem Gatten her? Kreuser, mit ihm, er ging zum Tempel des Trophonios. John, nur ihn zu schauen oder heischt er Götterspruch? Kreuser, ihn fragt er und Apollon um dasselbige. John, wie fruchtbar euer Land wird? Kreuser, das nicht, ohne Stamm sind wir annoch, wir lange Zeit vereinigten. John, so hast du nie geboren und bist kinderlos. Kreuser, dem Phoibos kund ist meine Kinderlosigkeit. John, o Arme, sonst glückselig, hier bedauernswert. Kreuser, wer aber bist du, selig die, so dich gebar? John, des Gottes Knecht genennet werd ich, und ich bin's. Kreuser, der Delfer weigab oder irgendwo erkauft? John, ich weiß nur dies, man nennet mich des Loxias. Kreuser, dann muß ich dich bedauern, Fremdling, wiederum. John, weil ich nicht weiß, wer Vater mir und Mutter war? Kreuser, bewohnest du den Tempel oder sonst ein Haus? John, mein Haus ist überall, wo mich der Schlaf befällt. Kreuser, kamst du als Jüngling oder schon als Knab hierher? John, als Kind schon, sagt mir mancher, der es wissen kann. Kreuser, so nährte dich mit ihrer Milch ein delphisch Weib? John, nie hab ich sie gesehen, doch, die mich erzog. Kreuser, wer, armer, war's? Ach, leidend find ich neues Leid. John, Phoibos Prophetin, eine Mutter ist sie mir. Kreuser, wer aber hat den Knaben aufgenährt zum Mann? John, Apollons Altar und der Fremdling, der ihn fragt. Kreuser, unglücklich deine Mutter, wer nur kann es sein? John, vielleicht ein schmachvoll hintergangenes, edles Weib. Kreuser, dir mangelt nichts, dein zierliches Gewand verrät's. John, die Gottheit schmückt mich, welche mich zum Dienst erkor. Kreuser, hast du nach deinen Eltern niemals umgespäht? John, kein Zeichen, sie zu kennen ward, o Weib, mir kund. Kreuser, ach, wie deine Mutter duldet auch ein ander Weib. John, wer, sprich, wenn Hülf es brächte, würd es mich erfreun. Kreuser, ich kam um ihretwillen vor dem Gatten her. John, und was begehrst du? Meiner Hülfe sei gewiss. Kreuser, enthüllt mir ein Geheimnis wohl des Gottes Spruch? John, sprich nur zu mir, Gastfreundin, und ich diene dir. Kreuser, vernimm denn meine Rede, doch Scham fesselt mich. John, so willst du nichts vollbringen, die Gottheit ist träg. Kreuser, Apollon liebt einst meine Freundin, wie sie sagt. John, Apoll, die Menschentochter, schweig, o Pilgerin. Kreuser, und einen Sohn gebar sie insgeheim dem Gott. John, nicht also, Frevel scheuet er der Sterblichen. Kreuser, was diese sagt, das Ungemach erlitt sie auch. John, was tat sie weiter, wenn der Gott sie auserkor? Kreuser, fern von der Heimat setzte sie den Säugling aus. John, und wo ist nun der Knabe, schaue der das Licht? Kreuser, das sagt ihr niemand, darum frag ich auch den Gott. John, wenn nirgend der Unselge ist, wie kam er um? Kreuser, sie ahnt ein Tier des Waldes, hab ihn umgebracht. John, an welchem Zeichen hat sie dies erkannt? Kreuser, sie kam zum Ort, wo sie ihn ausgesetzt und fand ihn nicht. John, und hat sie auch Blutstropfen auf dem Weg erblickt? Kreuser, das leugnet sie viel spähend, wie sie sagt, umher. John, welch Alter hätt itzt jener Hingewirkte wohl? Kreuser, er möchte dir an Jahren gleich sein, lebt er noch. John, grausamer Gott, die Mutter ist beklagenswert. Kreuser, zum zweiten Mal gebären wird sie nimmermehr. John, wie aber, wenn ihn heimlich auferzog der Gott? Kreuser, was beid erfreuen sollte, raubt er dann allein. John, weh mir, wie stimmt dein Leiden und mein Ungemach? Kreuser, und du verlangst nach deiner armen Mutter, Freund? John, erneue mir den Kummer nicht, dass ich vergaß. Kreuser, ich schweig und du bedenke, was ich dir vertraut. John, weißt du, was deine Hoffnung zu vernichten scheint? Kreuser, wie soll doch Hoffnung bleiben der Unglücklichen? John, was er verbarg, wird das der Gott verkündigen? Kreuser, wenn allem Griechenlande sein Ausspruch ertönt. John, er schämt der Tat sich, kränke nicht durch Forschen ihn. Kreuser, sie grämt sich, die ein solches Leid getroffen hat. John, Du findest niemand, welcher dies dir offenbart, denn in der eigenen Götterwohnung so geschmäht, wird unser Gott Bestrafung dem Verkündiger mit Recht verhängen. Ändre, Fürstin, den Entschluss, dem Gott zuwider reden darf sein Diener nicht, denn bis zu diesem Wahne würden wir betört, wenn wir die Götter drängten, was sie nicht gewollt, zu offenbaren, sei es durch geschlachtete Lammopfer in den Tempeln, sei's durch Vogelflug, was mit Gewalt wir raffen, trotz den himmlischen, das ist ein segenloses Gut, o Königin, nur was sie willig geben, das gedeihet uns. Der Chor. Wie vieles wird den vielen Sterblichen verhängt und mannigfaches Schicksal, doch ein glückliches, man trifft es selten in der Menschenleben an. Kreuser beiseite. O Phoibos, du bist ungerecht hier, so wie dort, gegen die Entfernte, deren Wort ich hier geführt. Verlassen hast du deinen Sohn unväterlich und bist der forschenden Mutter, du, der Seher, stumm. Ist er dahin? Ein Grabmal werde dann erhöht. Doch lebt er, mög ihn schauen auch der Mutter Blick. Genug, man muß es dulden, wenn der Himmlische mir kund zu tun sich weigert, was ich hören will. Laut, jedoch ich sehe meinen wackern Ehgemahl, Xuthos, der schon hernahet, von Trophonios Sitz wiederkehrend. Fremdling, was gesprochen ward, verschweig dem Gatten und erspare mir die Scham, daß ich Geheimnis ausgebreitet und der Ruf sodann verkünde, wessen wir niemals gedacht, denn so betrübt ist bei den Männern unser Los. Im Schwarm der Bösen werden auch unsträfliche Frauen mitgehasst, so elend schuf uns die Natur. Xuthos, Kreuser, John, der Chor. Xuthos, der Gott empfahr an Nizzo meiner Huldigung Erstlinge, heil ihm, heil auch dir, mein Ehgemahl. Hat Furcht dein Herz ergriffen, weil ich zögerte? Kreuser, o nein, ich dacht an etwas nur im Augenblick. Nun sage, was verkündigte Trophonios? Bleibt uns die Hoffnung glücklicher Nachkommenschaft? Xuthos, er wollte nicht apolischem Orakelspruch voreilen, doch weissagt er dies, nicht kinderlos werd ich und du heimkehren von dem Göttersitz. Kreuser, laut, Apollons hehre Mutter, wär in glücklicher Stund ich gekommen zu dem Tempel deines Sohns, dem einst ich, Unglückseliger, genahet bin. Xuthos, hab Hoffnung, doch wer kündet hier des Gottes Spruch? John, für Äußeres sorg ich, aber für das Innere die, Fremdling, welche sitzen beim Dreifuße der Stadt Oberhäupter, auserkoren durch das Los. Xuthos, wohl, was zu wissen nötig war, ist mir gesagt. Gehen wir hinein, denn eben hört ich, dass man heut gemeinsam allen kommenden Orakelwort verkündigt vor dem Tempel. An dem glücklichen Tag wollen wir auch forschen, was der Gott verheißt. Tritt an die Altär Itzogattin, Zweige des Lorbeers zu nehmen, flehend zu den Himmlischen, das frohe Spruch mir wert in Phoibos Heiligtum. Er geht zum Tempel. Kreuser, das wird, es wird geschehen, will nun Loxias aussühnen, was er ehemals verschuldete, dann wird er tadelloser Freund zwar nimmer sein, doch was er gibt, empfang ich, denn er ist ein Gott. Sie geht. John, wie rätselhafte Worte stets die Pilgerin verborgen murmelt, schmähend auf des Tempels Gott. Ist's Liebe zu der Freundin, wegen welcher sie kam, oder hat sie etwas mir verheimlichet? Jedoch, was kümmert diese Erechtide mich, den nichts mit ihr verbindet, auf, die goldene Urn in der Hand, zu Wasserbecken will ich gehen und Taues rings hier sprengen. Aber dich, Apoll, tadle ich, der Jungfrauen lieb erzwingt und dann verrät, geheim erzeugter Kinder, nicht im Leben noch im Tode denkend, wurde dir Gewalt verliehen, so ehre Tugend, strafen doch die Himmlischen, wer von den Menschensöhnen Freveltat verübt. Ihr gabt Gesetze Sterblichen, wie ziemt es nun selbst auch gesetzlos, gleicher Schuld teilhaft zu sein, wenn einst ihr, noch geschieht es nicht, doch wird's geschehen, abbüßt erzwungene Ehen mit den Sterblichen, du und Poseidon, jener auch des Himmels Herr, dann leert ihr schuldvergütend eure Tempel aus, denn eure Lust, mehr liebend als vorsorgende Enthaltung, ward ihr Frevler, Sterbliche zu schmähen, ist nicht gerecht, die göttliche Vergehen nur nachahmen, unsere Lehrer sind anklagenswert. Der Chor, Strophe. Dich, die kreißender Mütterqual nie kannt, ich flehe zu dir, meine Göttin Athana, welche Prometheus aus des Kronitenscheitel entbunden hat, der erhabenen göttliche Nika. In den pythischen Tempel komm, von Olympos goldenem Thron zu den Pfaden entschwebend, wo dies phöbeische Land der Erde mittelster Herd bei dem Chor umtanzten Altar Orakel verkündigt. Und auch du, die Lato gebar, zwei Jungfrauen, zwei Göttinnen naht, o ehrwürdige naht, Schwestern Apollons, und erflehet Mädchen, erfleht des Erechteus altem Geschlecht Glücksweissagung und noch endlich die Wonn holdseliger Kinder. Gegenstrophe. Überschwängliche Seligkeit verleiht ja dem Menschengeschlecht die unwankende Hoffnung, Kinder zu sehen, die in Jugendblüte strahlen im Vaterhaus, dem Erzieher gewaltiger Söhne. Denn ererbte Güter der Vorfahren verleihen aufs Neue sie Söhnen und Enkeln. Zuflucht in Gefahr sind sie und im Glücke der Eltern Lust, und ihr Speer ist dem Vaterland heilbringende Schutzwehr. Mir Traun gölte vor Reichtum und vor der Königspaläste Glanz, das sorgsame Erziehen edler Entsprossenen. Ein kinderlos Leben, ich hass es und tadele, wer's erkor. Sei bei mäßigem Gut mir im Leben gewährt nur Segen der Kinder. Schlussgesang. O des Pan geweihter Sitz und du nachbarlicher Fels des klüftigen Makrä, dort, wo die Füß umschwingen im Tanz drei ergrauliche Töchter hinab grüne Bahn vor palladischen Tempeln bei Pfeifenklang und der Hymnen vielfach tönendem Laut, wann abendlich in deinen Felsengrotten, O Pan, du flötest, wo dem Apollon ein Mädchen, o Schreckenstat, setzte den Sohn dahin, Beute des Waldgeflügels und dem Raubtier blutiges Mahl der unseligen Lieb erzürnt. Nicht bei der Spindel noch hört in Gesprächen ich je, daß Götterkinder beseligen sterbliche Mütter. John, der Chor. John, Sklavenfraun, die um die Säulen dieses Heiligtumes ihr, euren Herrn erwartend, stehet, auf dem Hause stets den Blick, ist zurück vom heil'gen Tripus und Apollons Spruch gekehrt, Xuthos, oder harrt er drinnen noch, der kinderlos, und forscht? Der Chor. Noch im Tempel muß er sein, Freund, denn er kehrte nicht zurück. Doch als ob er itzt herauskäm, hörten wir die Tempeltor hallen. Sieh, die heil'gen Stufen, geht herab schon unser Herr. Xuthos, die vorigen. Xuthos, o mein Sohn, Glück auf, denn also lässt beginnen mich der Gott. John, ich bin glücklich, du sei weise, und wir fahren beide wohl. Xuthos, gib mir deine Hand zu küssen, lass mich fassen deinen Leib. John, bist du klug, Freund, oder strafe dich ein Gott mit Raserei? Xuthos, ist es Unweisheit, mein liebstes Lieben, das ich endlich fand? John, nicht berühre mich, zerreißen würdest du des Gottes Kranz. Xuthos, ich berühre dich, Gewalttat ist es nicht, du bist ja mein. John, stehst du nicht ab, bis die Lungen dir durchbohret mein Geschoss? Xuthos, warum fleust du nur, erkenne du doch auch dein Teuerstes. John, denn ich pfleg also verächtlich Rasende zu züchtigen. Xuthos, töte mich, verbrenne mich, des Vaters Mörder wirst du sein. John, wie bist du mein Vater, sollt ich nicht belachen solch Geschwätz? Xuthos, nein, dich lehrt ein schnelles Wort mein ganzes Schicksal. John, was gedenkst du zu sagen? Xuthos, ich bin fürwahr dein Vater und mein Sohn bist du. John, wer verbirgt das? Xuthos, der dich aufzog, dich, den meinigen, Apoll. John, selber zeugst du dir? Xuthos, Apollons Götterspruch nur sag ich nach. John, dich berückt ein Rätselwort. Xuthos, so hätte nicht dies Ohr gehört? John, und was ist es, was Apollon sprach? Xuthos, wer mir begegnete? John, wann begegnete? Xuthos, wann hinaus ich schritt aus diesem Göttersitz? John, wohl, was sollte dem geschehen? Xuthos, den verhieß er mir zum Sohn. John, deines Bluts? Xuthos, ein Wechselschicksal schenkt den meinen mir zurück. John, und zuerst begegnet mir dein Fuß nun? Xuthos, keinem andern Kind. John, woher kommt uns dieses Schicksal? Xuthos, ich bewundere es so wie du. John, doch geboren hat mich welche Mutter dir? Xuthos, ich weiß es nicht. John, sagt Apoll es nicht? Xuthos, voll Freude hab ich das ihn nicht gefragt. John, ist die Erd also mir Mutter? Xuthos, Kinder zeugt ja nicht das Land. John, aber ich dein Sohn? Xuthos, ich weiß nicht wie, doch trau ich auf den Gott. John, auf, von anderem lass uns reden. Xuthos, das ist besser auch, o Sohn. John, liebtest du vorher vielleicht schon? Xuthos, ja, in jugendlichem Wahn. John, eh dir ward Erechtheus Tochter? Xuthos, nimmer in der Folgezeit. John, also zeugtest du mich damals? Xuthos. Mit der Zeit stimmt's überein. John. Aber drauf, wie kam ich hierher? Xuthos. Das ist mir auch rätselhaft. John. Weite Weg heraufgewandert? Xuthos. Das bestürzt auch mein Gemüt. John. Kamst du schon zu Phoibos Felsen? Xuthos. Bei Bakcheos Fackelfest. John. Und der Gastfreund, der dich aufnahm? Xuthos. Hat mit Delphermädchen mich. John. Eingeweiht. Gewiss, es war so. Xuthos. Freilich. Im Menadenschwarm. John. Dein bewusst Fürst oder trunken? Xuthos, von des Bakchos Lust betört. John, also da ward ich erzeuget? Xuthos, dein Geschick fand dich, o Sohn. John, doch zum Tempel drauf. Xuthos, die Jungfrau setzte dich hier aus vielleicht. John, ich entfliehe dem Sklavenstande. Xuthos, nimm den Vater an, o Kind. John, einem Gott Misstrauen geziemt nicht. Xuthos, das ist, Sohn, ein weises Wort. John, und was sollt ich anderes wünschen? Xuthos, nun erkennst du, was du musst. John, als vom Sohne Zeus der Sohn sein? Xuthos, solches ist dein Los, fürwahr. John, dich umfass ich, der mich zeugte. Xuthos, widerstrebst du nicht dem Gott. John, heil dir, Vater. Xuthos, froh empfahr ich diesen holden Gruß von dir. John, ach, der Tag, der heut uns aufstieg. Xuthos, selig hat er mich gemacht. John, teure Mutter, schau ich einst auch deine liebliche Gestalt, nun verlang ich mehr denn vormals dich, wer du auch bist, zu schauen, aber dich traf Tod vielleicht schon, und vergeblich streben wir. Der Chor. Gemeinsam trifft zwar dieses Glück das Königshaus, doch unsere Herren wünschten wir zu gleicher Zeit an Kindern glücklich und der errichteten Stamm. Xuthos, o Kind, ein Gott hat meine Schritt hierher gelenkt, wo du mein hartest, deiner freu ich mich anitzt, und du auch fandest unverhofft das Teuerste. Doch, was du wünschest, wie verlang auch ich danach, dass du, o Sohn, die Mutter wieder schauen mögst, und ich die Gattin, welche dich geboren hat. Jedoch die Zeit vollendet uns vielleicht das Werk. Verlass den Götterboden denn, und dein Exil tausch an des Vaters Seite mit Zekropia, wo dein das schöne väterliche Zepter harrt und Reichtumsfüll. Ob eines dir von zwein gebricht, nie wirst du drob, unedel und ein Dürftiger, wirst edel heißen und an edlen Gütern reich. Du schweigest, und zur Erde schlägst du jetzt den Blick verloren in Nachdenken, Sohn, der Fröhlichkeit so schnell vergessend, jagst du Furcht dem Vater ein. John, denselben Anblick haben ja die Dinge nicht, wenn wir entfernt sie oder in der Nähe sehen. Gesegnet sei mein Schicksal, das mich heut in dir den Vater ließ antreffen, aber was mich quält, vernimm. Aus eigenem Lande sagt man, spross Athen das Herrliche und nahet aus der Fremde nicht. In dies mich drängend werde zwiefach ich verhöhnt des fremden Sohn und ungesetzlicher Geburt. Mit solcher Schmach belastet werd ich, wenn es mir an Schlauigkeit fehlt, nichts in nichts gescholten sein. Doch wenn ich aufstreb in der Bürger ersten Rang und etwas sein will, werden mich Ohnmächtige mit Hass verfolgen, denn es kränkt die Obermacht. Wer aber, ob er nützlich mag, dem Staate sein, klug schweiget und sich nimmer zu Geschäften drängt, ein solcher wird mein Lachen des Unsinnigen, der in der unruhvollen Stadt nicht rasten kann. Und sehen mich Erfahrene dann, die am Ruder sind, zu gleicher Wort aufsteigen, dann umlagert mich die Lästersucht. Denn, Vater, so ergeht es ja. Wer Macht und Ehrenstellen hat erlangt im Volk, der ist den Mitbewerbern am feindseligsten. Dann komm ich auch ein Fremder in ein fremdes Haus zu einer kinderlosen Gattin, die mit dir geteilt dein vorig Leiden und im Herzen nun die fehlgeschlagene Hoffnung bitterlich beklagt. Wie kann ich wohl, o Vater, ihrem Neid entgehen, wenn sie an deiner Seite mich nun stehen sieht und sich, die Kinderlose, weniger geehrt? Dann, mich verratend, neigst du dich entweder ihr oder du zerstörst mich liebend deines Hauses Glück. Denn welche Mord ersannen und Vergiftungen die Frauen oft nicht zu der Männer Untergang. Auch dauret mich, mein Vater, die Unglückliche, der kinderloses Alter hart. Ein besser Los verdient sie, die aus edlem Haus entsprossene. Die Herrschaft aber, welche man vergeblich rühmt, lacht hold uns vor den Menschen an und ist daheim qualvoll. Denn wer kann ruhig, wer glückselig sein, der immer scheu umblickend, ob Gewalt ihm droht, sein Leben hinschleppt? Glücklicher würd ich gewiss ein schlichter Bürger leben, denn als ein Tyrann, der Böse nur zu Freunden hat und dem verhasst die Guten sind, von deren Händen Tod ihm dreut. Du sagst vielleicht, Gold überwieg all dieses Leid und Reichtum freu. Hört aber, wer gern Lästerung wann, vieles Gut in Händen, arbeitlos erlebt, mein Leben fließ im Mittelstand gramlos dahin, welch Glück ich endlich hier genoss, das höre noch, der Menschenliebstes Muße ward mir hier zuteil und überlaufes wenig. Aus dem Wege drängt kein Bube mich, denn nichts ist unerträglicher, als aus dem Weg nachgebend gehn vor Schlechteren. In himmlischem Gebete lebt ich meine Zeit und diente fröhlichen Menschen, selbst auch kummerlos. Die ließ ich von mir, andere Pilger naheten, so daß ich fremd den Fremden stets willkommen war. Was aber allen wünschenswert ist, opferkannt, gerecht bin ich, Gesetze treu und der Natur, dem Gott erfunden. Überleg ich dies bei mir, dann, Vater, denk ich, besser ist es hier denn dort. Lass mich mir selber leben, denn gleich reizet es bei vielem Frohsein und vergnügt bei wenigem. Der Chor. Schön sprachest du, weil denen so mir teuer sind, dein weises Wort Glückseligkeit bereiten wird. Xuthos. Lass solche Red und lerne, Sohn, glückselig sein. Ich will zuerst hier, wo ich dich gefunden, heut mit dir vereinigt schmausen ein gemeinsam Mahl und den Geburtstag opfernd dir verherrlichen. Wie einen Gastfreund, welcher mir zum Herde kam, erfreu ich dich mit Speise. Doch dann führ ich gen Athen dich, es zu schauen, nicht als meinen Sohn, denn meiner kinderlosen Gattin will ich nicht ein Herzeleid bereiten, nun ich glücklich bin. Bald aber nütz ich einen günstigen Augenblick, und sie vergönnt die Zepter des Gemahles dir. John sei itzt dein Name, dem Geschick gemäß, daß, als ich von dem Tempel kam, mir deinen Fuß zuerst entgegenführte. Auf, versammle der Freunde Schar, denn einen Stier hinschlachtend froh den Lieben, da du Delphi bald verlassen sollst. Sklavinnen, euch befehlen wir stillschweigen an, verratet ihr der Gattin uns, hart eurer Tod. John, so will ich gehen, eins aber fehlt noch meinem Glück. Find ich, o Vater, jene nicht, die mich gebar, was frommt mir dann das Leben? Und steht wünschenfrei, so sei, die mich geboren, Athenäerin, und sei mir von der Mutter Freimut angestammt. Denn mischt in eine reine Stadt ein Fremder sich, ob Bürger er auch heißet, einen Sklavenmund hat doch der Mann und kennet nicht Freimütigkeit. Sie gehen. Der Chor. Strophe. Tränen erblick ich und höre der trauernden Angstruf. Alles ahnt ich, was alles der Gram beginnt, wann die Gebieterin Kinder gesegnet wird, schauen den Ehegemahl und sich verlassen ohne wachsendes Geschlecht. O weissagender Sohn Laters, welch Unwort hast du verkündiget? Woher stammt, der im Tempel dir aufgenährt wurde, der Jüngling, und welch Weib nennt ihn Sohn? Denn mich betört kein Götterspruch, nein, ich besorge List. Fürchterlich droht dies Geschick, wie wird es enden? Unmöglich, unmöglich ist, was du verkündet. Ob's ihm schön klingt, Arglist erwirbt ihm solches Glück. Der Jüngling stammt aus fremdem Blut. Wer ist noch, der dies nicht erkennt? Gegenstrophe. O ihr Geliebten, soll dies in die Ohren ich hineinrufen meiner Gebieterin von dem Gemahl, der alles ihr war und des Hoffnungen sie geteilt? Nun aber ist unglücklich sie und er beglückt. Sie naht schon dem grauen Alter, doch er jaget dem Vergnügen nach, der Elende, der nahend von fern zu der glänzenden Höhe nicht beider Geschick ausglich. Verderbe, ja, verderb er, der die Ehrwürdige trug, und es entflamm ihm nicht schön Opfer, das freudig er himmlischen Göttern weiht. Nimmer erblick ich heiteren Auges die Herrschaft, welcher nahend er an Nizzo sich des Mahls erfreut, mit dem neuen Vater der neue Sohn. Schlussgesang. Wo entsteigt die Höh Parnassos zu der fernen Felsenwachte himmlischem Sitz empor, wo Jakschos die lodernde Fackel umherschwingend entfleugt mit raschem Fuß im nächtlichen Chor der Bakschanten. Doch in meine Stadt komme nie der Sohn, mög in der Jugend blüht, er dahin sterben mir, Quelle der Seufzer, fänd unsere Stadt in dem Eindrang fremdes Stamms. Es genügt uns, der einst das Volk geführt, Erechtheus, der Herr.